Ihr den Sunday Service, schön, dass ihr dabei seid hier bei einer neuen Sendung zwischen Pop und Elektronik. Mit ganz ruhigen Klängen, mit Israel Nash Gripka ging's los, ein Musiker, der aus dem Herz Amerikas kommt, aus Missouri, aber inzwischen seine Zelte in New York aufgeschlagen hat und dort seine Singer-Songschreiber-Qualitäten unter Beweis stellt. Mit Israel Nash's Rain Plans ist gerade sein neuestes Album erschienen. Darauf gibt es Sounds, die sehr an den guten alten Neil Young erinnern, wenn er weniger elektronisch oder elektrisch unterwegs ist mit der Gitarre. Gerade eben der Track Just Like Water von Israel Nash Gripka zu hören gewesen. Heute beim Sunday Service gibt es Musik von Tony Decker. Ich habe Velojet dabei. Außerdem gibt es was von einer Dame, nennt sich Christine and the Queens. Dann gibt es ganz altes Zeugs von den Everly Brothers. The Weeknd mit, auch dabei mit neuer Musik. Und Chris Eggman von den Walkabouts. Auch einer von vielen, die hier in der Sendung heute zu hören sein werden. Weiter geht's mit ebenfalls erdiger Musik. Und zwar Blue Rodeo. Ihr Track heißt You Should Know. When you run out of things to say, and there's clouds in your mind, everything falls away, and you're wasting all your time. People can be so cruel, girl. They pretend that they care. Should Know. Das war ein Track von Blue Rodeo. Die Band aus Kanada gibt es auch schon seit einem Vierteljahrhundert, man glaubt es kaum. Und sie sind eine Prairie-Rock-Institution, zumindest in Kanada. Haben sich für ihr neuestes Album In Our Nature über 4 Jahre Zeit gelassen. Aber wenn man so lange dabei ist und auch schon inzwischen das 13. Studioalbum veröffentlicht, dann gehen sicherlich 4 Jahre auch für die Hardcore-Fans voll in Ordnung. Wie gesagt, Track gerade eben von Blue Rodeo hieß You Should No. Son Fermin ist ein Künstler, Alice Louis Leon heißt der, nein, Ludwig Leon, der kommt auch aus Brooklyn, New York und hat gerade eben mit Son Fermin eine Platte rausgebracht, von der hier der Track Sun Sick. I found me a hopeless case and resolved to love. Maybe we can find a decent place when I'm old enough. Found love in an empty case, try to fix it up. I found me a hopeless case. Oh. So richtig in Kategorien lässt sich diese Musik hier nicht einordnen von Son Fermin. Wie gesagt, Projekt von Alice Ludwig Leoni aus Brooklyn, New York. Er singt bei den meisten Tracks selbst, aber bei dem gerade eben gehörten Sunsick dann auch mit Unterstützung. Und er hat einige Gastsängerinnen, einige Bekannte mit ins Studio eingeladen, die ich alle namentlich nicht kenne und auch gar nicht hier auflisten muss, weil das, glaube ich, auch nicht wirklich zielführend wäre. Ansonsten irgendwie ganz nette Platte, aber der Track gerade eben auch schon ein bisschen herausstechend, die anderen Songs. Songs dann doch vielleicht eine Spur uninteressanter. Julian Dine ist eher elektronisch unterwegs und auf seinem neuesten Album December gibt's auch mal einen Touch Soul und eine Prise Hip-Hop. Hier der Titeltrack vom Album December von Julian Dine. Julian Dine hört das mit December, der Track vom gleichnamigen Album. Das dritte Werk von dem Herrn, der übrigens aus Neuseeland kommt. Auch da wird schon seit langem spannende Musik gemacht, die auch nicht immer nach Gitarre, sondern in diesem Fall auch mal elektronisch klingen kann. Ich meine Neuseeland, die Kiwis immer für gute Gitarrensounds auf jeden Fall zu haben, aber elektronisch haben sie auch einige Talente am Start und keiner, der gleich flüchtet und nach Berlin übersiedeln muss, weil da wäre es natürlich irgendwie schon cooler, glaube ich, in so einer Szene drin zu sein. Aber ich glaube, in Neuseeland als Einzelkämpfer hat man auch seine Fanscharen. Unmap, das sind Mariechen Danz und Alex Stolze. Sie kommt aus Irland, er, glaube ich, ist Berliner. Die beiden machen als Unmap Musik. Und machen Musik ganz im Stile von Bands wie Bodie Bill. Deren Musiker haben hier auch ein bisschen mit ausgeholfen bei diesem Debütalbum Pressures, welches gerade eben erschienen ist. Hier kommt der Track Stonehead. The man's a reason to demonstrate what leading is. Elaborate on that to relate to what this feeling is. Statues of bodies frozen in a state of what ruling is. hesitating not to believe in what was written. Crowns in your name, your head is a stone. Roll over, roll off your shoulder. Crowns in your name, your head is a stone. Picture of trust that believing is. Graffiti tag to the face, what this pressure is. Stand position, picture of trust that believing is. Graffiti tag to the face, what this pressure is. Crowns in your name, your head is a stone. Shoulder, crowns in your name, your head is a stone. Roll over, roll off your shoulder. Crowns in your name, your head is a stone. Roll over, roll off your shoulder. Crowns in your name, your head is a stone. Roll over, roll off your shoulder. Each palm is lined, carved with time, mounted on a pedestal. Each palm is lined, carved with time. Das waren Unmap mit dem Track Stonehead vom neuesten Album Pressures. Musik aus Irland-Berlin, die ja vor allen Dingen auch, glaube ich, sehr stark auf Texte bezogen ist und auch die Stimme hier einen ganz, ganz maßgeblichen Einfluss nimmt auf die Sounds, auf die Songs, die hier auf diesem Album zu hören sind. Weiter geht's hier beim Sunday Service mit Setting Sun und ihrem Track Leave the Light On. We'll be right back. Das war der Track Leave a Light On von einem Künstler einer Band namens Setting Sun. Eigentlich wirklich nur ein Künstler. Gary Lewitt heißt er, wohnt auch in Brooklyn, New York und hat hier eine schöne Platte veröffentlicht. Be Here When You Get There. Sein inzwischen schon fünftes Album. Darauf gibt es wirklich ganz klassischen Lo-Fi-Indie-Pop draus zu hören der alten Schule. Und die Platte wirklich eine schöne Sache hier. Leave a Light On, der Track gerade eben von Setting Sun. Wo wir gerade bei Indie-Lo-Fi Pop sind. Ty Segall, ein Künstler, der auch am laufenden Band Platten rausbringt. Die letzte Sleeper erschien im August. Ich habe da relativ wenig von gespielt, bisher nur ein Track. Wahrscheinlich, weil einfach dann in den nächsten Wochen, Monaten hier, Land unter, aber was neue Platten betrifft. Aber endlich mal ein bisschen Zeit, vielleicht auch die älteren Scheiben rauszuholen und denen nochmal etwas Gehör zu geben. Hier kommt Ty Segall mit seinem Track The Keepers. Wait. New German Ethnic Music heißt ein Sampler, der auf dem von mir sehr geschätzten Label Karaoke Kalk aus Berlin erschienen ist. New German Ethnic Music, da ist sozusagen Ausgangspunkt USA in den 70er Jahren. Damals gab es den Komponisten Harry Flint, der hat so einen Zyklus an Stücken gemacht, die er New American Ethnic Music genannt hat und hat damals im Prinzip einheimische Musikstile wie Blues, Country oder auch Hillbilly mit damals modernen elektronischen Produktionsmitteln erneuert. Und das gleiche gibt es jetzt hier auch sozusagen bei New German Ethnic Music. Heimatlieder aus Deutschland elektronisch entfremdet oder auch im Remix sozusagen dargestellt. Das ist ganz spannend gemacht. Eben gerade Track von Margaret Degas, der hieß Chemususmin Matulenko. Das Ganze im Impuls-Remix. Ansonsten gibt es hier Künstler wie zum Beispiel Guido Möbius, Kahn, Gudrun Gut, Matthias Aguayo, Ulrich Schnaus, Niobe oder Eric D. Clark, die entweder remixed werden oder selbst remixen und das Ganze dann wirklich eine ganz bunte Mischung hier wird, die dem Titel New German Ethnic Music wirklich ziemlich gerecht wird. Aus Österreich die nächste Band Velojet haben gerade eben mit Panorama eine neue Platte veröffentlicht, die wirklich sehr, sehr gut klingt. Hier der Track Angel Dust. Take away a part. Angel Dust. Das war ein Track von V-Lo-Jet von ihrem neues Album Panorama. Das vierte Werk von dem Quartett aus Österreich. Die haben vorher drei Alben aufgenommen, die eher so, sag ich mal, Rock-Pop waren von der Machart her. Das neueste Werk ist ein großer Bruch und ein Bruch zu einem ganz, ganz großartigen Sound, wie ich finde. Sie haben sich in ihren Hippie-60s-Bus aufgemacht und haben ihre eigene Magical Mystery Tour sozusagen aufgenommen. Das klingt mal nach poppigeren Motor-Psycho, mal nach irgendwie Pink Floyd im 60s-Style. Ganz, ganz große Platte, wie ich finde. Das ist aber auch Platte der Woche hier beim Sunday Service. Weiterer Track von V-Lo-Jet heißt Trust Me. Jet hörten wir gerade mit dem Track Trust Me, auch der schönen 60s-lastig hier mit weiß ich nicht, akustischen Gitarrensounds, flirrenden Keyboards und auch Trompeten hier und da zu hören gewesen. Eine große Hommage an die 60er Jahre, aber ohne den Indie-Pop, den zeitgemäßen, aus dem Blick zu lassen. Das sind Velojab auf ihrem neuesten Album Panorama, Album der Woche hier beim Sunday Service, und ein weiterer Track heißt Cold Hands. Is it true what they say about you? You messed it up again. Now your problems close in around you. You try to find der Track Cold Hands von Velojet vom neuesten Album Panorama. Was mich ein bisschen erstaunt bei dieser Platte ist, dass da nicht nur 3 oder 4 gute Songs drauf sind, sondern 8 sehr, sehr gute Songs. Und hat man da schon mal heutzutage, dass eine Platte in einer so hohen Qualität heutzutage noch auf dem Markt ist? Habe ich lange nicht mehr gehört. Meistens so 1, 2 ganz okay Tracks, der Rest dann häufig irgendwie beiläufig. Aber hier ist wirklich die ganze Platte richtig gut und kann ich jeden von euch nur wärmstens ans Herz legen, der ein Fable für 60s-Melodien und Indie-Pop irgendwie hat. Also das ganze hier Album der Woche, dazu auch mehr auf der Homepage unter sundayservice.de. Velojet, ein Quartett aus der Nähe von Wien. Jake Bellows ist ein alter Bekannter, hat früher mal bei der Band Neva Di Nova mitgemacht, so glaube ich hießen sie, und hat vor 15 Jahren seine Gitarre sozusagen an den Nagel gehängt und ist nach L.A. gezogen von Omaha, Nebraska. Und jetzt macht er wieder Musik. New Ocean heißt sein neuestes Werk. Hier kommt Jake Bellows mit dem Track All Right Now. I've been looking for a friend to hold my Jack Bellows ist wieder zurück, der ehemalige Kopf der Band Neva De Nova mit seinem neuesten Album New Ocean. Da war der Track All Right Now zu hören. Ich meine, da früher mal mit Leuten wie Connor Orbist von Bright Eyes und diverse anderen aus der Saddle Creek Posse zusammengearbeitet. Und dafür, dass er 15 Jahre nicht mehr musikalisch aktiv war, ist die neue Platte gar nicht so schlecht geworden. Vivi Brown als nächstes. Die Dame ist eigentlich so richtige DIY-Künstlerin. Sie ist Model, sie ist Ethical Fashion Brand, wie es so schon heißt. Sie betreibt ein Record-Label. Sie singt, sie schreibt Songs und sie ist natürlich auch Künstlerin. Vivi Brown, Vivi steht irgendwie für Vanessa Brown mit der neuen Platte. Samson and Delilah heißt dieses Werk. Ich habe gerade gelesen irgendwo in der Presse, sie sei von der Stimme her die Schwester von Kili Okereke von Block Party. Würde ich musikalisch auf jeden Fall nicht unterstreichen, diesen Satz. Hier kommt ihr Track I can give you more. Genau, Vivi Brown. See?